Moin Internet, ihr hört und seht Folge 154 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum wie immer Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo, ich habe einen Einsatz verpasst, ich war viel zu früh. Meine Güte. Ich war so aufgeregt. Also nee, das weiß ich auch nicht, wie ich damit distillieren soll. Ne? Also eigentlich ist es ja wie ein gut geöltes, gut geschmiertes Ölwerk, ja, weiß ich nicht. Motor, glaube ich. Wie ein gut geschmierter Motor vielleicht, normalerweise. Okay. Aber naja, man muss sich ja auch mal ein paar Fauxpas gönnen. Es sollte einfach gleich, nicht, ne? Sein heute. Schreibt man gleich, ne? Fauxpas, Mehrzahl und Einzahl, ja, ne? Der Fauxpas, die Fauxpas? Ich glaube, ja. Anyway, wir haben Spiele dabei. Heute eine vermeintlich schnelle, kurze Runde. Bis ins Hintergrund. Wir reisen quasi in die Zukunft in diesem Podcast, weil ich ab dem 8. Oktober 2 Wochen nicht im Lande sein werde. Und deswegen produzieren wir vor, fleißig wie wir sind. Und heute hört ihr quasi und seht ihr die erste von 2 Folgen, die wir sozusagen im Vorfeld aufnehmen. Deswegen etwas komprimiert. Aber ja, ist ja auch mal nicht schlecht, mal ein bisschen kürzere Folge zu haben, ne? So. Ja, also du sagst es jedes Mal, wenn wir beide nur ein Spiel haben und dann wird es halt doch lang. Ja. Aber so, no pressure einfach. No pressure. Ist, glaub ich, das Motto. Und naja, ja. Und solange es nicht zu lang wird, sondern nur lang, ist ja okay. Aber ja. In diesem Sinne würde ich sagen, legen wir direkt los und ich mache einfach den Anfang dieses Mal. Und zwar möchte ich dieses Mal vorstellen I Am Your Beast. I Am Your Beast ist ja eines der mittlerweile wirklich zahlreichen Strange Scaffold-Spiele. Das Studio, wo sich der Mastermind Xavier Nelson Jr. immer wieder für jedes Spiel neue Devs zusammensucht und da dann die verschiedensten Spiele entwickelt. Wir haben schon diverse Spiele vorgestellt hier im Podcast. Meistens tatsächlich habe ich die vorgestellt. Alles von einer Pokerrunde mit Hunden auf einem Boot bis hin zu einem, ja, einem Space Airport with Dogs Spiel, so ungefähr. Also eine große Bandbreite. Dieses Mal ist es tatsächlich weniger humoristisch, das Spiel, sondern es ist weitaus mehr Sozialkritik mit drin. Und es liegt auch ein bisschen daran, an der Historie von Xavier Nelson Jr. selbst, denn er ist quasi das, was man ein Army Brat nennt. Also er ist Sohn eines US-Soldaten, dementsprechend auch so ein bisschen eingebunden in den, sag ich mal, Military-Industrial-Komplex und vor allem auch dieses, ja, vielleicht nicht immer zu Hause sein und dann irgendwie auf der Militärbasis wohnen, sozusagen. Solche Sachen, in der Nähe der Militärbasis wohnen, besser gesagt. Und genau, man spielt in diesem Spiel, das ist ein, ja, ich würde sagen, so ein High-Speed-Sandbox-FPS. Und man spielt Alphonse Harding, der ist ein mittlerweile ehemaliger Agent der COI. Das ist so eine, ja, Sondereinsatztruppe, die so Black Ops machen, also alles, was unter dem Radar fliegt und die quasi in Anführungsstrichen die Nation schützen im Ausland. Und er hat sich aber jetzt in den Wald zurückgezogen und hat eigentlich keinen Bock mehr, möchte irgendwie, ja, Figuren von Tieren lieber schnitzen, so, und seine Ruhe haben. Und in einem sehr poetischen Intro erzählt über, ja, so ganz, ganz langsame Kamerafahrten mit so Textüberblendungen, die quasi passend, wie Untertitel halt, passend zu den gesprochenen Dialogen und Monologen einfliegen. In diesem poetischen Intro folgt er quasi einem Vogel, genießt die Ruhe. Und dann wird dieser Vogel aber von Agenten erschossen. So. Und diese Agenten gehören natürlich dem COI an, die sind auf der Suche nach Harding. Und dann rast natürlich Harding so ein bisschen aus und bringt die beiden Agenten um, weil sie einfach diesen Vogel getötet haben. Und der Grund für die Anwesenheit dieser Agenten ist, dass Harding nochmal angeworben werden soll für einen letzten Job. Berühmte letzte Worte, weil, wie man später feststellt, ist es der 25. eine letzte Job, den er durchführen soll, so ungefähr. Und sein verantwortlicher, ja, Vorgesetzter, General Birkin, sagt quasi, das ist der letzte Job jetzt. Und Harding sagt, nö. Und Birkin sagt, gut, dann bringen wir dich eben um. So, ganz einfach. Und ja. Normale Schlussfolgerung. Genau, normale Schlussfolgerung, weiß ich nicht, setz den Wald in Flammen, lock nicht aus der Reserve, versuche nicht irgendwie fertig zu machen, so ungefähr. Und dadurch startet quasi der Harding eben so einen Rachefeldzug, mehr oder weniger. Es gibt insgesamt 27 Level plus so Zwischensequenzen, in denen halt die Story weitergetrieben wird, aber auch wirklich nur mit diesem Kamera-Flyby und den Untertiteln in Anführungsstrichen. Auch immer sehr cool farblich gelöst, also alle Charaktere haben halt irgendwie eine unterschiedliche Farbe für den Text. So, das heißt, selbst wenn du sozusagen den Ton aushaben solltest, weißt du quasi grob, wer spricht, so ungefähr. Und genau, und in diesen Levels ist eigentlich das Ziel immer mehr oder weniger halt zu überleben, so, und halt möglichst schnell durchzukommen, weil diese Levels werden halt gerankt. Also du bekommst dann ein D- bis S-Ranking, je nachdem, wie schnell du bist. Und durch zum Beispiel irgendwelche kreativen Kills kannst du quasi deine Zeit verbessern, sozusagen. Also wenn du dann zum Beispiel vielleicht einen Gegner irgendwie ein Messer in den Kopf wirfst, so ungefähr, kriegst du halt mehr Punkte, als wenn du ihn einfach irgendwie, wenn du ihn einfach so erschießt, so ungefähr, ne? Ganz klar. Mhm. Und genau, so später werden dir immer noch so mehr Stöcke in die Speichen geworfen. Also dass dann zum Beispiel du anfängst auszubluten, weil du irgendwie dir was brichst und dann musst du halt schnell durchs Level kommen, aber auch gleichzeitig mal wieder Lebensenergie einsammeln, sozusagen. Die Gegner werden später auch aufgerüstet, also da gibt es dann später auch gepanzerte Gegner, die irgendwie Helme aufhaben oder Schutzwesten tragen. Später auch ein Helikopter, gegen den du kämpfen musst, auch ganz klar, ne? Klassisch, Mann gegen Helikopter, ein klassischer Kampf, eine klassische Auseinandersetzung, sag ich mal. Aber du erweiterst auch mit dem Arsenal weiter in dem Level, also du kannst natürlich, wenn du, also ein ganz besonderes Feature ist, du kannst, wenn du einen Gegner ausschaltest, kannst du eben dann die Waffe des Gegners nehmen, egal was es ist, kannst quasi direkt so im Flug auffangen, so ganz Actionheld-mäßig und hast da dann aber auch nur bestimmte Anzahl Munition, so, also in der Hinsicht ist es realistisch, weil du hast halt nicht irgendwie 1000 Magazine, sondern du kannst die Waffe leer schießen, dann kannst du die halt wegwerfen und die nächste Waffe nehmen, so ungefähr. Und später hast du dann halt auch noch so einmal Waffen, wie zum Beispiel einen Raketenwerfer, den du benutzen kannst, ganz klar auch, ne, ist Standard, so. Also maximales Eskalationspotenzial auf jeden Fall in diesem Spiel. Mhm. Und das, die Besonderheit ist ja wirklich, dass jedes Level halt so eine kleine Sandbox ist eben, dass du halt pro Level, naja, maximal so 1-2 Minuten brauchst, sag ich mal, vielleicht, um und bei. Dass es wirklich absurd schnell ist, dass halt Traversal wichtig ist. Also es ist wichtig, dass du nicht an einem Ort bleibst, weil natürlich Gegner immer eine Überzahl sind und du auch relativ wenig Lebensenergie hast. Das heißt, du solltest halt wirklich gucken, dass du in Bewegung bleibst, dass du die Waffen häufig wechselst, dass du irgendwie versuchst, so Sachen aneinander zu ketten, so Kombos mehr oder weniger. Und der Kampf an sich ist auch, obwohl du halt viel Schusswaffen nutzt, ist der Kampf auch sehr kinetisch. Also schon wirklich sehr viel mit Bewegung dabei. Du kannst eben auch Gegner umtreten, also zu Boden treten, und sie dann nochmal irgendwie tot treten, wenn sie am Boden stehen. Wenn du die Gegner trittst, dann fliegen quasi automatisch die Waffen weg. Dann kannst du die Waffen, wie gesagt, eben auffangen, losschießen. Wenn sie leer ist, wirfst du die Waffe und kannst mit Gegner umnocken zum Beispiel. Also so ein bisschen wie, ich dachte so ein bisschen an eine Mischung aus John Wick und Ghost Runner. So, also mhm. wo du ja auch sehr verletzlich bist, auch sehr viel sich um Bewegung dreht in diesen Levels. Aber es ist also auch alles sehr, wie sagt man, filmisch inszeniert ist, sage ich mal. So, als würde auch einfach einen guten Actionfilm abgeben. So, ne? Ja. Und genau, das, was ich gut finde, ist, dass du, oder beziehungsweise was ein bisschen, gut und schlecht. Gut ist, dass du eigentlich theoretisch jedes Level spielen kannst oder abschließen kannst, auch wenn du nicht gerade den besten Rank hast, aber es gibt halt schon so ein minimales Gating vom Fortschritt. Das heißt, es gibt so, glaube ich, 3 Punkte, dass du halt einmal 3 Bonusziele erfüllen musst, um das nächste Level freizuschalten. Also irgendwelche Bonusziele, das kann zum Beispiel sein, Kills durch Hornissennester, die du halt vom Baum schießt. Mhm. Dann musst du 6 Bonusziele erfüllen beim nächsten Schritt. Und einer, der halt wirklich potenziell schwierig sein könnte, ist halt, dass du ein Level auf S abschließen musst. So, also auf dem bestmöglichen Score. Und das sind halt die einzigen Punkte, wo du halt ja noch ein bisschen mehr Zeit potenziell reinstecken musst. Also ich habe, glaube ich, dann, um den S-Score zu erreichen, habe ich, glaube ich, wirklich ja irgendwie das leichteste Level 15 Mal gespielt, weil es halt schon relativ knifflig war, auch im leichtesten Level. Ansonsten, genau, bist du halt tendenziell so in 2-3 Stunden durch mit dem Spiel, wenn du nicht gerade noch die Challenge-Level machen möchtest, also es ist relativ flott. Und wie schon erwähnt, die Geschichte ist so ein bisschen persönlich halt, also auf die Geschichte von Sylvia Nelson Jr. halt bezogen, aber halt auch sehr, ja, spezifisch. Also gerade die USA gilt ja als Paradebeispiel dafür, irgendwie vor allem seine VeteranInnen ziemlich schlecht zu behandeln, was irgendwie medizinische Versorgung angeht, was ja, die Veteranenrente angeht zum Beispiel. Und dass sobald die halt die Drecksarbeit erledigt haben, sozusagen in irgendwelchen Black Ops Einsätzen oder sonst wie, halt mehr oder weniger, ja, in Anführungsstrichen weggeworfen werden, wenn sie nicht mehr nützlich sind, so. Und das auch so, ja, ein ganz großes Thema ist Traumaverarbeitung. In dem Kontext, beziehungsweise nicht stattfindet, Traumaverarbeitung, weil es halt einfach nicht bezahlbar ist für viele Veteranen in den USA. Und darauf spielt eben auch so der Titel so ein bisschen an. I am your beast, so nach dem Motto, ich bin halt ein Monster, das ihr geschaffen habt, sozusagen. Also, dass ich jetzt halt durch eure Reihen mich durchmetzle, sozusagen, das ist im Endeffekt ein Ergebnis von dem, was ihr aus mir gemacht habt, so ungefähr. Und das ist auch so ein bisschen einfach so eine Kritik an dem Berufssoldatentum in den USA, aber auch vielleicht an anderen Orten natürlich. Und wie immer bei Strange Scaffold-Spielen ist halt auch Story sehr, also die Inszenierung der Story-Aspekte auch sehr wichtig. Also es ist halt super gut gesprochen. Nelson spricht den Protagonisten. Und genau, selbst die Barks von den Gegnern sind halt auch teilweise ein bisschen witzig. Also eine der ersten Konversationen, die man überhören kann, ist sozusagen, ja, wolltest du nicht irgendwie längst mal auf Toilette gehen? Und dann sagt die andere Person so, nee, wenn jetzt irgendwie Harding kommt und mich erschießt, dann will ich nicht irgendwie beim Pinkeln erschossen werden. So, deswegen halte ich es lieber ein, so ungefähr. Und ja, also gerade dieser minimale Aufwand bei den Storybeats, dass du wirklich halt eben diesen Flyover hast, diese Texttafeln, den Voiceover, ist irgendwie, finde ich, erstaunlich, dass da so ein maximales Ergebnis für mich zumindest dabei rausgekommen ist, dass einfach diese Geschichte mit so Hochs und Tiefs und auch so einigen Twists halt irgendwie kompakt genug ist, aber trotzdem auch genug Turns hat, dass man eben dranbleibt. Also ich finde es wirklich wieder ein sehr, sehr gutes Strange Scaffold-Spiel und es hat halt im Vergleich zu vielen anderen Spielen von dem Studio schon, würde ich sagen, ein höheres Skill-Ceiling vielleicht, so, weil, wie gesagt, wenn man es zu Ende spielen möchte, muss man halt diese drei Barrieren überwinden im Laufe des Spiels, so, was vielleicht nicht alle Personen können, aber ist trotzdem definitiv empfehlenswert, würde ich sagen. Ja, klingt genau so. Es sieht auch wahnsinnig gut aus. Also dieses, ja, so stilisierte, auf das Notwendigste runtergebrochene irgendwie, das passt, glaube ich, richtig gut dazu. Ich musste so ein bisschen lachen, innerlich nur. Am Anfang, als du erwähntest, dass die COI-Leute die Vögel getötet haben, weil das ist ja so ein Running Gag im Internet, so ein, ja, halb ernst gemeinter, glaube ich, Verschwörungsmythos, dass Vögel nicht echt sind, sondern alle CIA-Agenten. Ja. Fand ich irgendwie lustig. Vielleicht ist es eine Anspielung darauf, vielleicht ist es auch einfach nur passend für dieses Trope von dem alten Mann, der das System nicht durchgespielt hat, sondern durchgespielt wurde vom System und jetzt irgendwie raus will und, ja, wie du meintest, so John Wick-mäßig, aber das ist ja so ein, den gibt es ja überall, diesen Typen. Ja. Ja. Vielleicht passt es auch einfach dazu. Ja, die reden ja auch immer mit Tieren dann. Die haben dann irgendwie so ein unnötig süßes Tier, das dann stirbt. Ja. Ja. Ja, das ist immer natürlich eine große Motivation, ja, stimmt. Wenn dann irgendwie die armen Tiere darunter. Ja, das ist immer so dieser eine Auslöser, dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Auch ein bisschen einfallslos irgendwie, aber in der Regel. Und ich glaube, hier ist es anders, weil hier wird ja deutlich gemacht, es hat noch viel mehr dazu geführt. Und alles, was dazu geführt hat, dass es überhaupt diesen Tropfen gibt, der das Fass zum Überlaufen bringen kann, das wird hier angesprochen, glaube ich. Und meistens ist es ja so eine ominöse, tragische Militärvergangenheit. Ja. Ist nicht auch Punisher so ein Typ? Ich glaube, ich habe mit 15 oder sowas diesen Film mal gesehen. Einen Film. Hast du eine richtige Edge-Lady warst, meinst du? Hast du dann Punisher geguckt? Weil Punisher ist ja quasi, das ist immer so witzig, Punisher wird ja auch immer ganz viel von diesen, von so Thin Blue Line SpezialistInnen rangezogen. so als Role Model, obwohl ja der Punisher, glaube ich, wenig mehr hasst als Cops, so ungefähr. Das ist Also ja. Ich habe den seitdem auch nicht noch mal gesehen. Mhm. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ja, vielleicht noch mal dich repunishen quasi. Mal gucken. Ja. Was ich auch noch witzig fand, witzige Anekdote, weil wir in der letzten Folge hatten wir über diese Anime-Villain Sunglasses gesprochen und jetzt ist quasi so ein bisschen reverse, stimmt. Weil jetzt haben die alle so rote Brillen auf und nicht so dieses blaue, reflektierende, blitzende so, ne? Ja, aber schon sehr auffällig auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und natürlich auch so ein Beispiel für diese Entmenschlichung, so, ne? Dass du einfach halt diese Figuren hast, die alle Skimasken und Brillen aufhaben und du hörst zwar in den Barks, dass es auch weibliche Agentinnen dabei sind, aber natürlich siehst du es nicht, weil die alle gleich aussehen und du bist halt auch eine Nummer so ungefähr dann in diesem ganzen System. Ja, die sehen halt auch, die sehen im Dunkeln auch alle aus wie irgendwelche Monster, wenn du nur so zwei rote Punkte glühen siehst, irgendwo im Dickicht da hinten. Ja. Ist ein bisschen gruselig. Kennst du diesen Typen, ist jetzt wildly off topic, der auf der Suche nach der 10-Foot Python-Schlange ist in Florida oder sowas? Nee, sag mir nichts. Und der läuft dann nachts barfuß durch die Everglades oder so in Florida oder durch irgendwelche Sümpfe und dann sieht er immer irgendwelche Swamp-Puppies und das sind dann aber legit Krokodile. Okay. Und dann hebt er jede Schlange, jede Spinne, alle hebt er einfach so hoch und sagt dann, ja, das ist so und so eine und die nehme ich mit, weil die ist hier irgendwie Invader-Species und die befreie ich wieder, die lasse ich wieder davon schlängeln. So. Und barfuß läuft der da im Dunkeln lang. Und der hat dann mal, bevor er sein Licht angemacht hat, einfach so auf so einen Teich gefilmt und du hast nur so richtig, richtig viele glühende Augen gesehen und das waren alles Krokodile. Und genau so sieht dieses eine Video in I Am Your Beast aus, dass du einfach nur so ein bisschen das rote Glühen siehst und du weißt ja, was es ist und trotzdem ist es dadurch noch ein Tick gruseliger. Ja. Passend auch für Halloween so ein bisschen. Ist ja jetzt spooky. Monat. Das stimmt. Es ist jetzt Spooktober. Spooktober ist angesagt, das stimmt. Ja. Ja, dein Spiel, das du heute vorstellst, also allein von den Screenshots, mega Spooktober auf jeden Fall. Spielerisch auch? Ja. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Okay. Also, ja. Ja, sehr, sehr spooky. Also ich wusste nicht, wie spooky, als ich das angefangen habe. Also das Spiel heißt Mouthwashing und ist von einem Publisher, den wir sehr gut kennen. Der hat nämlich Arctic X gemacht und Buckshot Roulette, Critical Reflex heißt der. Und den Dev kennen wir auch schon. Das sind nämlich die Leute, die How Fish is Made gemacht haben. Dieser Fisch-Simulator, so pseudopsychologisch, philosophisch, weirder Stuff. Und ich habe das sofort gekauft. Ich wusste, das hier wird richtig, richtig gut. Und das Spiel ist auch gar nicht so unbekannt, weil einfach voll viele Leute, mit denen ich bei Steam befreundet bin, haben das schon. Vielleicht ist es gar kein Geheimtipp mehr. Aber lass mich kurz gucken. Ende September kam es raus. Also ich glaube, es ist noch recent genug. Und es startet, ich muss mir direkt auch was überziehen nebenbei, so spooky ist das. Also es startet mit so einer Albtraumsequenz. Man spielt den Kapitän eines Raumschiffes und dann, man kennt es, ne? Man läuft dann immer wieder durch denselben Gang, du drehst dich um und auf einmal siehst du genau den Gang, durch den du gerade gegangen bist, nochmal. Bis du nicht mehr weiter kannst, dann drehst du dich um und es sieht wieder ganz anders aus und es passiert ein paar Mal, bis, natürlich, wie soll es anders sein, du dich irgendwann umdrehst und es steht was hinter dir. Das ist überhaupt nicht meins eigentlich, aber es bleibt der einzige Fast-Jump-Scare. Es gibt noch am Ende so zwei Momente, wo man sich, wenn man so schreckhaft ist wie ich, erschrecken kann, die jetzt aber keine richtigen Jump-Scares sind eigentlich. Und diese Albtraumsequenz passiert während des Unfalls. Und um diesen Unfall wird die ganze Geschichte gestrickt. Wir starten nach diesem Albtraum erstmal wieder ein paar Monate nach dem Unfall. Wir sind auf einem Transportschiff, der Tulpa, das ist im All unterwegs. Der Unfall war vermutlich eine Kollision mit einem Asteroiden. Man sieht überall Plakate mit so einem Plüschesel, der da auch als Maskottchen irgendwie rumsteht. Der heißt Polly. Mhm. Und auf den Plakaten steht dann immer, Polly sagt, lend a hand zum Beispiel. Also soll vermeintlich freundlich darauf hinweisen, hey, Teamarbeit ist doch voll die gute Sache. Und dann steht da aber im Kleingedruckten, Meldungen über Verweigerung von Teamarbeit führt zu Kollektivstrafen. Oder sowas wie, Polly sagt, sei nicht albern. Und dann im Kleingedruckten, Vorbereitung kann Unfälle vermeiden. Medizinische Kosten werden vom persönlichen Guthaben abgezogen. Also wir wissen direkt, worum es geht, was da so Sache ist. Und es gibt 5 Passagiere auf diesem Schiff. Und wir steuern unterschiedliche Charaktere zu unterschiedlichen Zeiten. Es wird achronologisch erzählt. Und ist so ein bisschen wie in deinem Spiel. Jeder Charakter hat so seine eigene Textfarbe. Mhm. Synchronisiert ist es nämlich nicht. Und wie gesagt, so achronologisch in Bruchstücken wird einem die Geschichte dargeboten und man muss sie sich dann selbst erschließen. Und es geht so von der Zeit vor dem Unfall, wo auf dem Schiff noch alles okay war, bis hin zum Ende, dass ich nicht mal mehr als tragisch bezeichnen würde. Ich glaube, unfassbar trifft es eher. Und wann ein Bruch passiert, wann wir die Zeit und den Charakter und die Perspektive wechseln, das lässt sich nie vorhersehen und es passiert auch sehr schnell so mittendrin einfach. Also das Bild bleibt dann kurz stehen und man denkt immer, das Spiel ist eingefroren und stürzt jetzt gleich ab. Und dann hast du aber so einen kleinen optischen Glitch und auf einmal bist du ganz woanders unterwegs. Und diese jeweiligen Intervalle, diese Kapitel, heißen sie im Spiel, sind relativ kurz. Das Spiel selbst ist auch nur 3 Stunden lang. Aber ich glaube, das sind die besten 3 Gaming-Stunden, die man dieser Tage investieren kann. Also das Sounddesign ist fabelhaft. Das ist für mich wirklich herausragend. Man hört nämlich genug, um zu wissen, welche Atmosphäre herrscht. Und also es ist nicht so wirklich on the nose, aber du weißt irgendwie, ob Gefahr droht oder nicht. Aber man hört gleichzeitig zu wenig, um sich jemals sicher zu sein, was genau passieren wird. Und dann hört man manchmal auch wieder zu viel und wünscht sich, das nicht gehört zu haben, was man gerade gehört hat. Und ich finde, dieses Spiel ist wie so ein Höllen-Memory. Also die, ne, Memory, das Spiel, wo du immer Sachen aufdecken musst. Man spielt ein paar Szenen und die bringen scheinbar Licht ins Dunkel. Aber je mehr man aufdeckt, desto weniger will man eigentlich weiter aufdecken. Mhm. Weil es ist wirklich eine steile Abwärtsspirale. Und es läuft absolut in die vollkommen falsche Richtung. Und man weiß, es kann nicht wieder besser werden. Und je mehr man vom Big Picture erkennt, je näher man der Wahrheit kommt oder zumindest den Versionen, die die Charaktere für sich beanspruchen, desto weiter weg davon will man eigentlich sein. Und damit meine ich nicht nur die Story, sondern auch das Spiel selbst. Also nicht nur die Story ist so abgedreht, sondern auch, wie das Spiel diese Geschichte zeigt. Das wird zunehmend abstruser und wirklich, wirklich belastend. Ich habe heute die falsche Tasse dabei. Ich hätte die von der letzten Folge nehmen sollen, wo ich meine Belastentasse dabei hatte. Und ich finde, das macht dieses Spiel so effektiv, dieses Belastendsein. Das ist so ein richtig schöner Twist des Horrorgenres. Es bezeichnet sich als Horrorspiel. Das habe ich gar nicht gelesen. Ich habe es einfach so gekauft. Aber dieser Twist, das macht mich richtig glücklich. Das ist ein bisschen wie ein Fiebertraum. Und es hat mich an die ersten Male erinnert, die man was Neues gesehen hat. Also Filme meine ich hauptsächlich. Wenn man das erste Mal einen Slasher erlebt hat oder das erste Mal Matrix geguckt hat oder sowas. Also wenn sich dir ein vollkommen neues Genre eröffnet und man ist total mindblown und denkt, die Welt ist voller toller Sachen, die nur darauf warten, dass man sie entdeckt. Dieses Gefühl hatte ich dabei. Ich war so, Ich saß hier und ich konnte es nicht glauben, was dieses Spiel gerade zeigt, weil es einfach so von 0 auf 300 schaltet. Aha. Und da sind auch viele Tropes dabei am Ende, aber auch viele clevere Sachen. Also du gehst dann zum Beispiel als ein Charakter, wo wir schon längst nicht mehr in dieser Dimension unterwegs sind, sondern in irgendeinem Traum, was auch immer Welt, gehst du dann durch so einen Gang, wo alles voller Augäpfel ist, die dich so angucken. Und das, finde ich, ist relativ basic fast schon. Das kennt man. Ja. Und dann gehst du aber auch durch so einen Lüftungsschacht. Und irgendwann kommst du an eine Sackgasse. Und dann steht da, there's no turning back. Und dann, wenn du dich umdrehst, stirbst du. Jedes Mal, wenn du dich ab da umdrehst. Und der Clou ist, du musst dann rückwärts gehen. So lange rückwärts gehen und dich halt nicht umdrehen, bis du links oder rechts ein neues Fenster in diesem Lüftungsschacht siehst, drehst dich in die Richtung um und gehst wieder nur rückwärts ab da. Okay. Und es ist so simpel und es ist so klug. Und es hat mich richtig doll glücklich gemacht. Und ich habe bei Steam haben die Devs so zwei Einträge in so einem Dev Diary verfasst und sie gehen so ein bisschen auf die Inspiration für Mouthwashing ein. Das sind natürlich Horrorfilme und alle Charaktere sind so klassischen Horrorfilmfiguren nachgeahmt. Also die einzige Frau an Bord, Anya, die ist wie, ich glaube, sie heißt Wendy aus The Shining. Mhm. Die Frau, die, also man sieht es einfach und auch, wie sich dieser Charakter im Spiel verhält. Der geht's gar nicht gut einfach. Mhm. Niemandem geht es gut da. Also wirklich alle. Ich kann es gar nicht sagen. Ich kann gar nicht mehr sagen, ohne zu viel zu verraten. Denen geht es auf jeden Fall nicht gut. Und dann ist natürlich, wie soll es anders sein, Twin Peaks eine Inspiration. Aber ich war froh zu lesen, dass Twin Peaks im Laufe der Entwicklung immer weniger so die Hauptinspiration war. So dieses Abgedrehte irgendwie, ich meine, jedes zweite Spiel sagt, Twin Peaks ist seine Inspiration. Ich kann es mittlerweile nicht mehr lesen, auch wenn ich es fühle. Und dieser PS1-mäßige Look auch so ein bisschen, aber nicht wegen der PS1, sondern wegen einem Indie-Horrorfilm. Skinamarink quasi. Ein kanadischer Indie-Horrorfilm. Sagt mir was auf jeden Fall, ja. Das ist eine sehr große Inspiration gewesen und sie wollten sowohl optisch als auch auf Soundebene alles so richtig gritty und grimy machen. Und das ist ihnen gelungen. Also ich glaube, sowas wie Fotorealismus hätte hier nicht funktioniert. Das muss irgendwie mit diesen Glitches, mit diesen Glitch-Effekten zusammenpassen, damit du Übernatürliches reinbringen kannst, ohne dass es gleich lächerlich aussieht oder abgeklatscht von irgendwas. Und es muss weit genug weg sein, damit es trotzdem noch so einen Horror-Effekt hat, finde ich. Also wenn ich jetzt in irgendeinem Call of Duty, das letztes Jahr rauskam, abgetrennte Gliedmaßen sehe, bin ich komischerweise distanzierter, als wenn ich das in dieser Optik sehen würde. Ja, und ich finde, es funktioniert alles ganz hervorragend. Auch, dass die Gesichter der Charaktere natürlich relativ starr sind. Die haben vielleicht so, wenn es hochkommt, zwei unterschiedliche Mimiken. Das trägt natürlich alles dazu bei. Und ja, also belastende Erfahrung. Ich habe zwischendurch überlegt, ob es mehr eine Erfahrung als ein Spiel ist. Muss man wirklich wissen, ob man sich das zutraut. Also, okay. Ja. Ja. Also aber auch quasi tatsächlich mehr psychologisch als jetzt irgendwie Jumpscare-mäßig. Ja, so. Ja, genau. Also Jumpscares, ich habe jetzt drei so für mich gehabt, einfach weil ich mich erschreckt habe, wo angekündigt wird, so durch visuelles Flimmern und den Sound, dass sich etwas dir nähert und dann drehst du dich um und dann kommt es. Ich finde das schlimm schon. Mir gefällt das schon nicht. Aber so ein richtiger Jumpscare eigentlich nicht. Und das macht das Spiel auch so gut. Das ist einfach, du läufst da durch die Gegend und denkst schon, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh weia, was ist das hier alles? Und dann bleibt das Bild stehen und du denkst dir so, oh weia, was passiert jetzt Neues? Und dann kommst du in das neue Kapitel und es ist alles nur noch schlimmer und du denkst dir, warum? Warum? Wer kommt auf sowas? Ja. Das muss nicht sein. Ich saß hier und ich habe wirklich mit mir selbst geredet. Aber es muss ja doch sein anscheinend dann. Weil es ist ja ein, weil er eine exzellente Experience dabei rausgekommen ist. Ich finde ja, ich finde ja. Ich bin froh, dass das passiert ist. Mhm. Würdest du es nochmal machen, ist die Frage? Oder würdest du sagen, einmal reicht? Mir fehlt noch so die letzte Minute, tatsächlich. Und dann ist das, das Spiel hat ja Achievements. Natürlich. Und die sind deine richtig hinterhältig. Meine Achillesferse und sie sind richtig, richtig hinterhältig. Mhm. Weil man außer 2 von 18 nichts einfach so kriegt. Mm. Du musst für alles arbeiten. Und teilweise musst du aber auch in die Einstellungen des Spiels gehen und die Dev-Konsole öffnen und dich eine bestimmte in ein bestimmtes Kapitel bringen zu einer bestimmten Zeit. So ein Quatsch ist das. Ja, ja, das mache ich nicht, glaube ich. Mhm. Werden wir sehen, aber ich will noch die letzte Minute spielen, das war mir gestern Abend wirklich zu belastend, ich konnte nicht mehr. Das Spiel speichert zum Glück, ohne dass es das anzeigt, aber es sind ja eh nur 3 Stunden, also eigentlich kann man das machen, aber ich brauche eine Pause. Ich konnte nicht mehr. Ja. Aber ja. Ja, scheint wirklich ein intensives Erlebnis gewesen zu sein. Ja. Und ich meine, wir hatten es ja schon mal erwähnt, dass ja Horror noch viel effektiver sein kann, wenn es eben nicht in so einer, nicht in der Welt spielt oder visuell so aussieht, als wäre es in unserer Welt sozusagen, weil ja, da noch mal so eine Ebene dazwischen gezogen ist. Und dadurch kann es halt potenziell noch effektiver wirken dann einfach. So. Ja, genau. Ich finde, das ist hier auf jeden Fall der Fall. Also es wird nichts Übernatürliches angedeutet. Es werden keine Monster angedeutet oder maximal angedeutet, aber eigentlich nicht so richtig. Sondern schon sehr psychologischer Horror, der sich manifestiert vielleicht. Mhm. So in die Richtung geht es. Die menschliche Psyche ist das wahre Monster oder so. Das könnte man als Subtext reinlesen. Ja, was ist eigentlich die Message des Spiels? Das ist eine gute Frage. Also vielleicht schon das, glaube ich, aber in, also ja, Menschen sind einfach Monster und gleichzeitig who cares? So, es wird eh alles brennen am Ende. Das Menschen sind Monster, aber who cares? Das ist eine gute Zusammenfassung auf jeden Fall. Okay. Ja, klingt auf jeden Fall auch einfach nach deinem Shit so, ne? Also ich meine so mega. Ja. Ja. Ja. Ja, freue mich, dass du da dass ich mal wieder was gefühlt habe. Ich glaube, das ist dass mein dass du wieder was gefühlt hast, ja, dass du mir dein gefühlskaltes Herz mal wieder angefeuert wurde durch Psychohorror. Es hat sich einfach mal wieder was geregt in mir, ja. Ja, schön. Also ich glaube, es ist mein Game of the Year. Okay, wow. Okay, kann man krass, ja jetzt schon mal sagen, schon, so im Oktober. Das ist schon eine krasse Aussage. Ich bin mal gespannt, wie das dann zur Auswertungsfolge Ende des Jahres aussehen wird. Aber ich habe schon eine Vorauswertung gemacht. Mhm. Ich habe meine, ich glaube, Top 7 oder sowas aufgeschrieben. Mhm. Und dann habe ich alle Spiele rausgelöscht, die nicht dieses Jahr erschienen sind. Und da waren gar nicht mehr so viele übrig. Mhm. Oh, ich weiß nicht, ob irgendeins davon besser ist. Hm, okay. Vielleicht teilt es sich den ersten Platz mit Shadow of the Erdtree. Mhm. Du, das werden wir sehen. Das werden wir sehen in der Auswertungsfolge. Wir werden es sehen, wir werden es hören und sehen. Genau. Und auch ihr da draußen alle werdet es hören und sehen. Und oder. Wenn ihr wollt. Beides oder nur eins, wenn ihr wollt. Genau. Ja, kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Oder naja, je nachdem. Weiß man vielleicht gar nicht so genau. Kommt drauf an. Und zwar in den Neckar-Levels geht es diesmal wieder beide Male um kulinarische Dinge, die man auch gut kombinieren kann. Ich starte mal direkt los und stelle eine ganz, ganz unschuldige Frage, Christina. Ja. Frühstück. Ja. Ja. Sweet oder salty? Ich wusste, dass das kommt, ne? Ich habe das ja im Discord verfolgt, diese einfach falschen Takes zu Frühstück, wo das gute, klassische Sonntagsbrötchen mit Marmelade verschmäht wird wie nichts Gutes. Mhm. Und wenn du dir aber, also ihr seid dann alle für irgendwas aus anderen Ländern. Also für irgendwas, was einfach nicht normal ist, normalisiert, die Norm, was auch immer, so typisch deutsch, was auch immer das ist, ist ja eigentlich auch für alle unterschiedlich. Mhm. Aber das, was für einen selbst so die Norm ist, das ist dann irgendwie nicht mehr gut genug. Da bin ich dagegen. Ich finde, ich habe sowieso das allerbeste Frühstück. Für mich ist das die wichtigste Mahlzeit des Tages, des Jahres, hätte ich fast gesagt. Auch das. Und ich habe. Die wichtigste Mahlzeit des Jahres, ja. Also ich mache mir da nicht Arbeit richtig. Ich stecke da einfach viel Herzblut rein. Und zwar, dieser Tage ist mein Frühstück ein oder zwei Toasts mit Marmelade. Selbstgemachter, selbstverständlich. Natürlich. Dann ein Apfel, eine Orange, manchmal noch eine Kiwi. Jetzt gerade sind es aber Weintrauben. Ein Fruchtzwerg, vielleicht auch noch mal ein Stück Käse. Und dann ein Tee und ein Wasser. Das ist mein Frühstück. Also schon mal, es fängt mit zwei Getränken an. Das ist schon mal eigentlich drei, aber für so einen Smoothie fehlt mir manchmal einfach dann morgens doch die geistige Energie, die Willenskraft. Mhm. Und dann muss es einfach so ein großer Teller mit unterschiedlichen Dingen sein. Dann kann man hiervon mal was essen und davon was und dann mindestens zwei unterschiedliche Obstsorten, meiner Meinung nach. Ich hatte auch eine Phase, da habe ich so sehr körniges Brot gehabt mit Frischkäse und entweder Tomaten oder so Sprossen drauf. Das ist dann eher in die Salty-Richtung. Oh, Avocado-Toast bleibt ein Favorite. Schön mit so richtig viel Chili-Flocken drauf. Klischee, geht auch aber eher in die Salty-Chili-Richtung. Klischee, vielleicht ein Rührei dann dazu. Und auch dann wieder ein Apfel und ein paar Weintrauben. Vielleicht so ein kleiner Becher Joghurt mit irgendwas. Das ist mein Frühstück. Also ich finde, der Mix macht es und man muss das zelebrieren. Ich brauche eigentlich auch richtig lange dafür. Oh, Chiasamen, ne, habe ich auch schon mal vor ein paar Folgen erwähnt. Kann man sehr gut vorbereiten und das dann mit so ein bisschen Obst dazu und dann noch ein Toast oder sowas. Ich liebe Frühstück. Ich merke es. Ich finde Frühstück auch hervorragend. Gerade weil, wie du ja auch schon sagst, man kann super Sachen kombinieren. Ich habe auch nur diese, also das habe ich eigentlich nur mit reingepackt ins Lecker-Levels, weil es gibt ja wirklich so Hardliner, die dann sagen, Frühstück muss ausschließlich süß sein zum Beispiel. Oder die halt, weiß ich nicht, die da sehr, also ich meine, wenn das den Leuten so schmeckt, ist natürlich wunderbar. Aber ich denke mir immer so, weiß ich nicht, wenn man irgendwie Frühstück nur als zum Beispiel Sonntagsbrötchen Marmelade definiert und nichts anderes zulässt, dann finde ich es ein bisschen schade irgendwie immer. So. Da war ich mal. Einfach weil ich morgens noch nichts Herzhaftes essen konnte. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine Konditionierungssache. Mhm. Und auch die Frage, wann man Frühstück isst. Mhm. Also, wenn ich ins Büro fahre, nehme ich mir mein Frühstück meistens mit und esse es im Büro, weil so morgens um 7 habe ich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig Bock zu essen, ehrlich gesagt. Aber ich finde, man muss das schon, also so ein bisschen nach dem Aufwachen Zeit vergehen lassen und vielleicht erstmal so ein bisschen Wasser trinken und klarkommen und dann schön frühstücken. Ja. Ich weiß nicht. Mein Tag ist ruiniert, wenn ich nicht frühstücken kann. Dann hat man doch auch gar keine Energie für irgendwas. Ich verstehe das, ja. Also ich frühstücke auch sehr gerne, aber mittlerweile bin ich so angekommen, dass, weil, naja, also meine Partnerin macht gerade so Intervallfasten. Und also halt zwischen dem letzten und dem ersten Aufnehmen von einer irgendwie kalorienhaltigen Nahrung, also Wasser und Tee geht natürlich immer, klar. Mhm. 14 Stunden vergehen lassen quasi, damit das der Körper in die Ketosephase kommt. Über Hin und wieder kann man sich streiten, glaube ich, darüber. Bei manchen funktioniert es, bei manchen funktioniert es eher nicht. So. Aber deswegen ist es meistens bei uns jetzt in letzter Zeit immer so ein Brunch tatsächlich. Also so um 11 oder so wird dann irgendwie gefrühstückt. Aber bei mir ist unabhängig von der Zeit, ich kombiniere eigentlich immer auch beides tatsächlich. Also ich mache mal immer so 3 bis 4 Scheiben Brot. Und dann werden alle Aufstriche aus dem Kühlschrank geholt und alle Belege. Und dann wird irgendwie frisch Gemüse aufgeschnitten und dann wird einfach kombiniert. So, jeden Tag irgendwie anders, keine Ahnung. Nimm mal irgendwie so ein Eiweiß, mach dann irgendwie so veganen Camembert drauf und vielleicht noch eine Gurke. Dann auf die andere Scheibe kommt irgendwie Frischkäse und so ein veganer Räucherlachs und vielleicht noch irgendwie Tomaten. Und dann kommt aufs andere Mal zum Beispiel vielleicht nur Margarine und Marmelade drauf, so ungefähr. Guck, aber du bist auch so jemand, der mischt dann Aufstriche. Nee. Das könnte ich. Ach so, du meinst auf verschiedenen Trägern verschiedene Aufstriche zu machen. Nee, so wie du das gerade meintest, so Eiwa und Camembert zum Beispiel. Aber Camembert ist doch kein Aufstrich. Nee, naja, aber ein Aufstrich ist ja schon entweder Aufstrich oder Camembert. Also halt, Moment. Du machst quasi auch deine Frühstücksbrote, zum Beispiel, wenn es Avocado-Brot ist, machst du nur Avocado drauf, oder wie? Ja, natürlich. Was soll ich da sonst noch drauf machen? Margarine drunter zum Beispiel. Nein. Okay, Avocado ist ja fettig genug. Okay. Aber also du machst, und wenn du zum Beispiel Frischkäse drauf machst, dann machst du nur Frischkäse und halt vielleicht noch irgendwie, wie du meinst, Sprossen oder so drauf. Oder Tomaten, ja, aber nicht noch irgendwas anderes. Spannend. Ja. Das finde ich spannend. Ich könnte zum Beispiel jetzt kein Marmeladenbrot ohne Margarine essen drunter. Das ja, gut, das dazu. Ist Marmelade ist da, ja. Marmelade okay. muss irgendwas sein, ja. Da Marmelade ist der Außenseiter quasi. Okay. In der Hinsicht, verstehe. Aber die wichtigere Frage ist ja doch auch, Kräutertee, Christina. What's up with Kräutertee? Ich meine, wir sind in der Jahreszeit definitiv. Aber ja, vielleicht mehr hört man es auch ein bisschen. Ich habe da mal was vorbereitet. Also, okay. Ich muss kurz mein Mikro verschieben. Mhm. Braucht Platz. So. Ich habe meine Top 5 bzw. Top 7 Kräutertees hier aufgereiht neben mir. Ich habe das jetzt nämlich eingehend recherchiert. Und es fing damit an, immer wenn irgendwie in einem Film oder irgendwo kam, willst du eine Tasse Tee? Und die Person sagt, ach ja. Dann dachte ich, oh, eine Tasse Tee, das wär's jetzt. Und dann habe ich mir einen Früchtetee gemacht, weil es jahrelang in meinem Leben nur Früchtetee als Tee gab. Und ich war immer enttäuscht. Und jetzt habe ich festgestellt, Kräutertee ist das, was ich im Kopf habe, wenn ich an Tee denke, was mich glücklich macht. Und ich lasse keine Diskussion zu, dass das dann nur Aufguss ist. So Tee ist, was auch immer Leute als Tee bezeichnen. Tee ist, was du draus machst, so. Tee ist, was du draus machst, genau. Auf Platz 5 ist der Mesmer 6 Kräutertee. Der hat als Basis Hibiskus. Kann mich nicht so sehr begeistern einfach, zumal das hier die schlechtere Version eines anderen Tees ist. Dazu komme ich gleich. Auf Platz 4 der Hustenbronchialtee von Vita Plus. Das ist eine Kaufland-Eigenmarke, glaube ich. Okay. Der hier ist mit Süßholzwurzel, Fenchel, Thymian, alles, was so gut für den Hals ist. Erstaunlich gut, aber nicht so gut wie Platz 1. Vorher noch, so, dieser 6-Kräuter-Tee von Mesmer ist basically die schlechte Version vom Yogi-Frauen-Power-Tee. Der hat den schlimmsten Namen der Welt, ist aber einer der besten Tees, die es auf dieser Welt gibt. Auch Hibiskus als Basis und dann Ingwer, Angelika-Wurzel, Top-Tee. Auf Platz 2, der Rewe-Bio-Kräutertee, ein Klassiker. Einfach eine sehr gute Kräuterteemischung, da sticht nichts hervor, da sticht nichts raus. Solide Sache, kann man machen. Auf Platz 1 teilen sich der Yogi-Tee Halswärmer. Yes, der Halswärmer, yes. Der Halswärmer ist quasi wie der Hustenbronchialtee. Selbe Basis, also Süßholzwurzel, Fenchel und Thymian. Dinge, die ich hasse eigentlich. In diesem Tee das Beste auf der Welt. Also ich habe mal früher immer Fencheltee bekommen, habe ich direkt wieder ausgekotzt. Ich hasse Fenchel und Anis-Kümmeltee ist das Schlimmste auf dieser Welt. Ich habe mal Regale einsortiert, so nach dem Abi als Zwischenjob. Und immer, wenn ich beim Tee das einsortieren musste, ist mir so schlecht geworden. Aber der Halswärmer-Tee, der ist hervorragend. Platz 1. Genauso wie Der Alnatura Bergkräutertee. Mhm. Da steht drauf, minzig frisch, genau das ist er. Wenn man eine frische Variante von einem stabilen Kräutertee haben will, der Bergkräutertee ist es. Und außerdem auf Platz 1, aber alle, deswegen habe ich ihn nicht hier, der Messmer Brennnesseltee. Mhm. Auch das ist einfach so vom Geschmack her ein sehr, sehr guter Tee. Wenn man da noch ein bisschen Zitronenmelisse mit reinkriegt, das Beste. Mhm. Ja, das sehr sind alles gut. Gute Tees, ja. Ja, sehr ausführlich. Halsheimer-Tee auch hier sehr gern genommen in diesem Haushalt. Ja. Neben Fenchel, Anis, Kümmel, glaube ich, der am meisten getrunkene Kräutertee zumindest in diesem Haushalt. Ja, du, Geschmäcker sind ja verschieden. Ja, den kann ich nicht. Ja. Das ist okay, glaube ich. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Falls ihr, die ihr zuhört oder zuseht, auch Lieblingstees habt, könnt ihr natürlich gerne unseren Discord joinen und zum Beispiel im Kanal Lecker Levels eure Teesammlung präsentieren. Oh ja. Und neben Tee-Diskussionen gab es zum Beispiel auch kürzlich im Discord eine lebendige Diskussion über das Für und Wider von festen oder mobilen Taskleisten bei PCs. War sehr, was heißt hitzig? Ja doch, für unsere Verhältnisse schon sehr hitzig, würde ich sagen, die Diskussion. Oder eine Beratung für PC-Upgrades. Also ich glaube, ich kann es völlig objektiv sagen, wer in unserem Discord unterwegs ist, dessen Leben ist dadurch bereichert, definitiv. Ja, so. Das kann ich auch so sagen. So, deswegen joint über den Link in den Shownotes oder auf lostlevels.de gibt es da ganz oben so einen Link mit dem kleinen Discord-Symbol. Und da könnt ihr dann joinen und euch an unseren Diskussionen, Unterhaltungen beteiligen. Genau. Und ich würde sagen, wir liegen gut in der Zeit und deswegen, also weit unter einer Stunde, wie geplant, Christina, wie geplant. Ah ja, naja, weit. Und deswegen, damit es nicht noch länger dauert, würde ich sagen, machen wir hier den Cut. Falls euch gefallen hat, was ihr gehört und oder gesehen habt, dann teilt gerne den Podcast mit euren Freund und oder FeindInnen und lasst uns gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify Sterne und Bewertungen da. Alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de. Auf Blue Sky gibt es uns unter lostlevels.bsky.social. Christina, wo bist du im Netz unterwegs? Fast überall unter @chrissykills. Sehr gut. Mich findet ihr im kompletten Internet unter Zanderbird, Zanderbird wie der Vogel. Vielen Dank, wie immer auch an Pete Lektro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social. Und an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Danke, VfB-Fan, für den Hinweis. Wir könnten einen Linktree machen, machen vielleicht auch einfach und bauen das noch zusätzlich ein in einer nächsten Episode, damit die Leute, die suchen wollen, auf ihre Kosten kommen, aber auch die Leute, die einfach nur klicken wollen, auf ihre Kosten kommen und dann alles direkt parat haben. Aber bis dahin sagen wir erstmal danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker. Und bis zum nächsten Mal.